5. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Guten Tag, Sie wünschen? Guten Tag, ich hätte gern 100 Gramm Bergkäse. Welchen Käse bitte? 100 Gramm Schweizer Bergkäse bitte. Ja, gern. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Was macht das? 4,80 Euro bitte. Wie bitte? 4,80 Euro für 100 Gramm? Ich möchte 100 Gramm und kein Kilo. Ja, 100 Gramm Schweizer Bergkäse kosten 4,80 Euro. Das ist aber teuer. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen.